Hurensohn. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch den Cribwalk noch einmal und ich reiß deine Beine ab. Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch noch einmal deine Gang zu holen und ich fahre euch beide platt. Ich komm rein, wo ich will, als wär mein Penis ein Rambock. Ich bin der fette alte Weiße und dein Corner ist Bangkok. Ich kann dich nicht verstehen, ich glaub du hast etwas vergessen, denn du rappst nach sieben Köpfen ein. Doch du bist nicht Method Man, ich renn in Gold durch die Hut wie C3PO. Abgehärtet durch die Nutten wird mein Schwanz nur steif im Zoo. Ihr könnt uns ruhig in Schubladen stecken, euch danach mit Gauner treffen und im Buchladen rappen. Ich nehm ein Frühstück im Bett, du deines am Kottbusser Tor. Unser Song bummst dich so, du denkst du hast ne Fotze als Ohr. Deine Freundin wollte meinen Schwanz, sie war läufig. Jetzt ist sie tot, es waren 6,90 Meter. Wir wollen betteln, doch niemand nimmt es mit uns auf. Ihr wollt ein Album, niemand nimmt es mit euch auf. Jeder im Club guckt nur auf mich, denn ich brüll rum wie bekloppt. Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch den Cribwalk noch einmal und ich reiß deine Beine ab. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch noch einmal deine Gang zu holen und ich fahre euch beide platt. Ich schneid dir in den Schwanz, das wär's deine Bar Mitzvah. Ich zeige dir meinen Penis und deiner wird zu nem Kitzler. Erzähl mir nix von deiner Gang, deine Gang ist dein Ticker. Deine Mutter spielt mit meinen Bällen, das wär ich Herr Flipper. Jeder wär gerne mein Spiegel, denn ich bin schöner und schicker. Irgendwann auf dem Cover des Spiegels wie Adolf Hitler. Du hättest gerne die Frau, doch hast du den Körper von Twister. Wenn mein Schwanz sich nicht reinpasst, dann kommt er mit dem Trichter. Versuch den Mund zu öffnen, ich stopf ihn dir mit Köfte. Du bist meine rechte Hand, ich fick dich, wenn ich möchte. Das Backup deiner Mutter macht mein Sack zum Regenbogen. Du suchst deinen Platz im Game, ich hab noch Platz im Nebenhoden. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Jeder im Club guckt nur auf mich, denn ich brüll rum wie bekloppt. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch den Cribwalk noch einmal und ich reiß deine Beine ab. Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch noch einmal deine Gang zu holen und ich fahre euch beide platt. Ich spring wie im Rausch auf euch drauf, Faust gegen Faust. Du bist im siebten Monat schwanger, hörst KIZ aus dem Bauch. Ich komm in deine Stadt, kläre mir dein Mädel auf Tour. Nach unserer Diskussion hast du eine Schädelfraktur. Mein Sohn fistet dich so lange, bis dein Arschloch reißt. Ich hab es nie leicht gehabt, es ist Hard Knock Life. KIZ vereint, deine Gang ist zu klein. Deine Freundin sieht aus wie ein Hängebauchschwein. Wenn ich komme, legt dein stärkster Freund den Rückwärtsgang ein. Für mich heißt Rap ans Mike gehen und Shells zu verteilen. Ich komm rein, wo ich will, als wär mein Penis ein Dietrich. Wir machen Spanisch, Französisch, Polnisch und Griechisch. Rap has the gangster player, hardcore motherfucker. Living today. Jeder im Club guckt nur auf mich, denn ich brüll rum wie bekloppt. Du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch den Cribwalk noch einmal und ich reiß deine Beine ab. Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab. Versuch noch einmal deine Gang zu holen und ich fahre euch beide platt.